Horizont bei 13 bis 21 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 1 Uhr. Deutschlandfunk 0 auf 5, die Verkehrslage. Vorsicht auf der A1 Köln Richtung Dortmund. Auf der Leverkusener Brücke fährt ein LKW rückwärts. Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Abelard und Héloïse von Pierre Frachet. Guten Tag, Madame. Monsieur? Bin ich hier richtig? Bei Madame Berthe Plessy? Oh ja, das bin ich selbst. Philippe Janvion, Antiquitäten. Hier, meine Karte. Ach, Sie kommen wegen des Bildes. Entschuldigen Sie. Kommen Sie doch herein, Monsieur. Danke vielmals. So. Hier entlang, bitte. Okay. Na, na, na, los, geh weg, du, geh weg. Gib dein Körbchen. Kommen Sie. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Oh, ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben, dass überhaupt noch jemand erscheinen würde. Hat sich bisher denn niemand für Ihr Bild interessiert? Ist es schon 2 Wochen her, dass ich Monsieur Calmette, dem Buchhändler, gebeten habe, meinen kleinen Zettel in sein Schaufenster zu hängen. Es war besonders freundlich von Monsieur Calmette, weil ich für ihn ja nur eine kleine Kundin bin. Ich bin nur in seiner Leihbücherei eingetragen, wissen Sie. Ihre Anzeige ist mir schon vor ein paar Tagen aufgefallen. Aber anfangs der Woche hatte ich so viel zu tun, dass ich erst jetzt dazu komme, Sie aufzusuchen. Nun sehen Sie, Sie sind trotzdem der Erste. Man darf einem eventuellen Käufer niemals gestehen, dass er der Erste ist, Madame Plessy. Das wäre eine sehr schlechte Taktik. Im Gegenteil, man muss ihm im Glauben lassen, dass noch andere Anwärter da sind, damit man den Preis hochtreiben kann. Oh, das könnte ich nicht. Ich habe überhaupt keinen Sinn für Geschäfte. Ich hatte schon befürchtet, mein kleiner Aushang wäre überhaupt nicht bemerkt worden. Aber Anzeigen in der Zeitung kosten so viel Geld. Und das habe ich nicht. Da ist das Bild. Ach. Soll ich es abmachen? Ach, nein, nein, machen Sie sich bitte keine Umstände. Ich tue das schon selbst. Es hängt seit 53 Jahren an dieser Stelle, Monsieur. Mein Mann hat es da aufgehängt, gleich nach unserem Einzug. Vor 53 Jahren. 2 Gegenstände sind als erstes in die Wohnung gekommen. Die Wiege unserer Tochter und dieses Bild. Und noch am ersten Abend hat mein Mann einen Nagel eingeschlagen, um sein betendes Mädchen aufzuhängen. Er liebt es, weil es in seiner Jugend in seinem Zimmer gehangen hat. Ich verstehe. Darf ich einmal die Lampe hier anmachen? Aber natürlich. Sehr schön. Betendes Mädchen. Heißt das Bild so? Mein Mann hat es jedenfalls immer so genannt. Es scheint nicht signiert zu sein. Wir haben den Namen des Malers nie erfahren. Aber ein Freund, ein Kunstkenner, hat uns eines Tages versichert, es könnte ein alter Italiener sein. Ein alter Italiener? Nur denken Sie hin. Nein, nein, Madame. Bestimmt nicht. Auf jeden Fall ist es sehr alt. Alt, ja. Aber wissen Sie, Madame, die Kirchen auf dem Lande und die Häuser in Kleinstädten sind voll von Jahrhunderte alten Bildern, deren Marktwert nicht höher ist als der ihrer Rahmen. Wenn der Rahmen in einem guten Zustand ist. Was man bei diesem hier leider nicht sagen kann. Gewiss, das Bild ist nicht ohne eine gewisse Anmut, das gebe ich zu. Es ist eine sehr schöne Antiquität, aber mehr auch nicht. Oh, mein Mann hat immer behauptet, das Bild sei sehr wertvoll. Tja, haben Sie irgendwelche Zertifikate? Nein, leider nicht. Die sind bei einem Brand kurz vor 1914 verloren gegangen. Aha. Sie hätten sich eine neue Expertise anfertigen lassen sollen. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Aber ich bin jetzt 82 Jahre, Monsieur. Ich gehe nur noch für die notwendigsten Besorgungen aus dem Haus und das auch nicht jeden Tag. Meine Expertise. Oh, ich wüsste nicht, an wen ich mich wenden könnte. Ich lebe mutterseelenallein. Als einzigen Angehörigen habe ich nur noch meinen Enkelsohn. Ich habe ihn seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Und dann vor allem, ich bin nicht reich. Ich muss mit jedem Pfennig rechnen. Ah ja, es ist bitter, alt zu werden. Ja, natürlich. Sie haben schon recht. Wenn Sie für das Zertifikat so viel ausgeben sollen, wie der Verkauf des Bildes Ihnen einbringt, dann ist das natürlich kein gutes Geschäft. So teuer ist das also? Sehr teuer ist eine Expertise nicht. Nur das Bild hat keinen sehr großen Wert. Sind Sie sicher? Madame, dieses Gemälde hat leider nur den Erinnerungswert, den es für Sie besitzt. Sie müssen sich irren. Madame, ich verkaufe jetzt schon seit 15 Jahren Antiquitäten. Ich kenne mich allmählich aus in diesem Geschäft. Nur zweimal habe ich mich geirrt in meinem Beruf. Und das zu meinem Schaden. Beide Male habe ich zwei Stücke mit Verlust verkaufen müssen, nur weil ich sie beim Ankauf überschätzt hatte. Na, wie viel würden Sie mir denn geben? Ehrlich gesagt, der Handel bringt kaum etwas ein. Weder Ihnen noch mir. Oh, das ist aber eine Enttäuschung. Ich dachte immer, ich hätte da einen Notgroschen für schlechte Zeiten. Oh, Sie sind nicht die Einzige, die eine solche Enttäuschung erlebt. Das geht vielen so, die ein unsigniertes altes Bild geerbt haben. Sie glauben, einen Schatz zu besitzen, der sie von einem auf den anderen Tag reich machen wird. Sie glauben, einen Leonardo da Vinci in der Erbmasse ihres Großonkels oder ein altersschwaches Porträt hinterm Schrank gefunden zu haben, das angeblich von Rembrandt stammt. Wenn Sie wüssten, Madame, wie viele Madonnenbilder von Raphael man mir in meinem Laden schon vorgeführt hat. Also, Sie kaufen mir mein Bild nicht ab? Wozu, Madame? Was könnte ich Ihnen schon dafür geben? Wie viel denn? Na gut, ich will Ihnen ein Angebot machen, weil Sie mir sehr sympathisch sind. Ich verdiene nichts dabei. Ich kaufe es Ihnen für 500 Francs ab, falls Ihnen das weiterhilft. 500 Francs? Ja. Das sind... Ach, ich habe mich noch immer nicht dran gewöhnt, die neuen Francs zu rechnen. 50.000 alte Francs. Also 500 neue? Ja. Ich hatte mir viel mehr vorgestellt. 500. Nein, nein. Dann lieber nicht. Da behalte ich es lieber. Tja, dann tut mir leid, Madame. Ja, ich bedauere meinerseits, Monsieur, dass Sie sich umsonst herbemüht haben. Nicht weiter schlimm. Wir Antiquitätenhändler sind wie Jäger. Oft laufen wir viele Kilometer, ohne zum Schuss zu kommen. Guten Tag, Madame. Guten Tag, Monsieur. Madame Plessy? Ja, das bin ich. Mein Name ist Massonat, François Massonat. Stimmt es, dass Sie ein altes Bild verkaufen wollen? Ja. Es freut mich, Sie kennenzulernen, Madame Plessy. Oh, danke. Kommen Sie doch herein. Danke. Oh. Hier entlang, bitte. Ja. Na, na, na, marsch in dein Körbchen. Los, geh schon. Ah, lassen Sie nur, Madame, lassen Sie nur. Ja, ja, er verliert die Haare. Wenn Sie ihn um Ihre Beine streichen lassen, ist Ihre Hose im Nu weiß. Nun, dann bürste ich sie eben ab, wenn ich nach Hause komme. Ich werde doch eine kleine Miezekatze nicht zurückweisen, die so lieb und zärtlich ist. Na, du, komm her. Er ist ein Kater. Aha. Fast schon 13 Jahre alt, mein so. Lebensgefährte. Sie scheinen Tierfreund zu sein, Monsieur. Ja, ich mag Tiere. Er hat sie auch gleich gemocht. Na, geh schon in dein Körbchen. Ja, setzen Sie sich doch. Danke vielmals. Sind Sie Händler? Nein, ganz und gar nicht. Ich bin nur ein bescheidener Privatsammler. Ein Bildernarr. Zufällig habe ich meinen Wagen vor der Buchhandlung geparkt und da habe ich Ihren Aushang gesehen. Ich dachte mir, Wo Sie so nah wohnen, sollte ich Sie vielleicht mal aufsuchen. Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Aber nein, durchaus nicht. Da ist das Bild. Ach. Darf ich es ansehen? Aber bitte. Oh. Oh, das ist schön. Ja, nicht wahr? Ja, ja. Aber es ist leider nicht signiert. Und ich kenne weder den Maler noch seine Herkunft. Die Unterlagen, die etwas darüber aussagen könnten, sind leider verloren gegangen. Da es nicht signiert ist, würden Zertifikate auch wenig nutzen. Sie ließen ja nur Vermutungen zu hinsichtlich der Epoche, aus der es stammt. Aber dazu braucht man nicht unbedingt eine Expertise. Ja, genau, das denke ich auch. Ich würde sagen, 16. Jahrhundert, Ende 16. Jahrhundert, ja. Ich sehe da gewisse Anhaltspunkte in der Leinwand. Zum Beispiel, Madame, ich besitze eine Landschaft von einem kleinen flämischen Maler aus jener Zeit. Nicht gerade ein Museumsstück, ein Gemälde ohne Marktwert, für das ich voriges Jahr 2000 Francs bezahlt habe. Es war ein bisschen viel, aber mir gefiel es so, dass ich nicht gehandelt habe. Oh, Ihnen geht es wie mir. Sie können nicht handeln. Nicht sehr gut, nein. Ich bin nun mal kein Geschäftsmann. Oh, im Vertrauen. Es ist mir lieber so. Dann werden wir uns vielleicht verständigen. Ich habe nämlich keine sehr großen Mittel. Ja, die meisten Leute bilden sich ein, man müsse Millionär sein, um Bilder zu sammeln. Sie verwechseln aber Schönheitssinn mit Spekulationslust. Natürlich, um Bilder zu horten, die mit berühmten Namen signiert sind, muss man über riesige Summen verfügen. Trotzdem meine ich, man kann ja auch ohne große Mittel seiner Leidenschaft für die Malerei nachgehen. Ich besitze zum Beispiel ein paar Bilder unbekannter alter Meister, die insgesamt, wie soll ich sagen, meine nicht mal einen Gebrauchtwagen wert wären. Aber sie haben Qualität. Und mir bereiten sie Freude. Schließlich kann man ja auch Briefmarkensammler sein, ohne die blaue Mauritius zu besitzen. Ja, allerdings. Ja. Nein, also, je länger ich mir dieses Bild betrachte, desto mehr gefällt's mir. Madame Plessis, wie viel wollen Sie dafür haben? Ja, ja? Mein Gott. Ich habe keine genaue Vorstellung, um die Wahrheit zu sagen. Haben Sie denn schon andere Angebote bekommen? Ja, eins, gestern Nachmittag. Na, dann gehen wir doch davon aus. Ich meine, dann hätten wir doch eine Diskussionsbasis. Oh, eine sehr schmale Basis. Ach. Es war ein Antiquitätenhändler. Antiquitätenhändler? Das sind hartgesottene Burschen. Ja, der war bestimmt einer. Wie viel hat er Ihnen geboten? Nun, ich verstehe Ihre Zurückhaltung, Madame. Wenn Sie derart zögern, die genaue Zahl zu nennen, dann muss das ja wohl ein sehr schlechtes Angebot gewesen sein. Na, so ungefähr. Seien Sie doch nicht allzu misstrauisch mir gegenüber. Ja, nun ja, ich nehme an, dass Sie so zwischen 1500 und 2500 Francs von mir erwarten. Habe ich da richtig geraten? Noch ein bisschen zu niedrig. Aber immerhin, es ist schon anständiger, was Sie mir da bieten. Ja, wollte man Ihnen denn weniger geben? 500. 500? Das ist ja Betrug. Ja, das finden Sie auch, nicht wahr? Ja, also 500 Francs, das ist ja nicht nur Raffgier, das ist ja schon Raub. Den Eindruck habe ich auch, ja. Ja, das ist ja empörend, so die Unwissenheit eines Menschen ausnutzen zu wollen, der sich in einer Notlage befindet. Ich möchte zwar nicht indiskret sein, aber vermutlich trennen Sie sich von diesem Bild, einem Familienandenken, nur weil Sie unbedingt müssen. Ja, so ist es. Leider. Hören Sie, Monsieur... Massonet. Monsieur Massonet. Ja. Ich sehe, Sie sind ehrlich. Ich werde Ihnen daher meine Lage erklären. Zumal Sie Tiere gern haben. Und oh ja. Tierfreunde haben ein gutes Herz. Meine Katze hat sich vorhin nicht getäuscht. Das ist ein untrügliches Zeichen, wissen Sie. Ja, ja. Ja, wie Sie schon ahnen, habe ich mich zum Verkauf dieses Bildes nur entschlossen, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Ich bin arm. Ich habe nur eine kleine Rente. Zum Glück gehört mir die Wohnung hier. Und die laufenden Kosten sind nicht allzu hoch. Nun hat aber der Hausverwalter vor ein paar Monaten bei der Hausgemeinschaft durchgesetzt, dass der Fahrstuhl umgebaut und das Dach repariert werden soll. Eine große Belastung für jeden Bewohner. Mein Anteil beläuft sich auf etwa 4.000 Francs. Und die habe ich nicht. Ich wohne seit 53 Jahren in dieser Wohnung. Meine Tochter ist hier geboren, mein Mann ist hier gestorben. Ich möchte meine Tage hier beenden. Ich verstehe, Madame. Ja, ich verstehe. 4.000 Francs. Ja, das ist allerdings weit mehr, als ich anlegen wollte. Eigentlich wollte ich nur... Aber ich bring's nicht übers Herz, mit Ihnen zu handeln. Da ich jetzt weiß, in welcher Situation Sie sind. Also, na, abgemacht. Ich schreibe Ihnen einen Scheck aus. Oh, Monsieur, Sie können sich ja nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin. Was für ein Glück, dass Sie gekommen sind. Wie schön ist es doch, einem anständigen Menschen zu begegnen. Ja, aber ich bitte Sie. Na dann. Nun, na, red schon. Philipp, dein Riecher war ja goldrichtig. Ich komme gerade von Silbermann, ich war zu ungeduldig. Ich musste die Expertise gleich haben und bin direkt zu ihm gegangen. Na und? Ja, du hast recht gehabt. Dann ist es also genau so, wie ich dachte? Besser, besser. Bleib sitzen, alter Junge, sonst fällst du um. So, hier, warte, hier ist das junge Mädchen. Ja. Oh, geh behutsam mit ihr um. Das ist eine wertvolle kleine Person. Vorsicht. So, da haben wir's. Also, pass auf. Erstens, das Bild trägt keine Signatur. Das steht fest. Sogar mit Röntgenstrahlen hat er nichts entdeckt. Na, also bis jetzt nicht sehr aufregend. Ja, Geduld, Geduld. Warte nur, ich erzähle der Reihe nach, um dir die Überraschung richtig zu servieren. Zweitens, es ist ohne jeden Zweifel aus der oberrheinischen Schule von Colmar. Datum etwa 1500 bis 1530. Ja, na? Steht das im Zertifikat? Klar und deutlich, das ist noch nicht alles. Silbermann hat nachgeforscht und sogar den Namen des Bildes herausgebracht. Donnerwetter. Ah ja? 2 Stunden hat er dafür gebraucht. Er ist ja bekannt für sein Archivmaterial und dass ihn selbst die Nationalbibliothek beneidet. Also, das Bild hat im 16. Jahrhundert einer angesehenen protestantischen Familie gehört, die mit dem Admiral de Coligny verschwägert war. Es ist wahrscheinlich am Tag nach der berüchtigten Bartholomäusnacht verschwunden. Na, mein Lieber, komm. Hier, Datum der Bartholomäusnacht. 1572. Bravo, bravo. 2 Jahrhunderte später findet man es wieder an einer Wand des Palastes, den der Kardinal Rohan bewohnt hat. Der mit der Halsbandaffäre. Na, nochmal bravo. Es wandert zurück in den Untergrund zur Zeit der Revolution. Aber wie das Bild nun bei den Vorfahren unserer Oma gelandet ist, das werden wir wohl nie erfahren. Egal. Hauptsache, dass wir es jetzt haben. Und dieses Geschenk des Himmels heißt Andacht der Eloise vor ihrem Eintritt ins Kloster. Offiziell? Ja, es steht unter diesem Titel in einem Inventarverzeichnis des Hauses Rohan. Das wird ja immer besser. Letzter Punkt und warte, hier ist das Zertifikat. Ja, naja, es ist allerdings nicht eindeutig, es gibt nur eine Vermutung wieder. Die Andacht der Eloise könnte Hans Baldung zugeschrieben werden. Hans Baldung Green? Ja, Hans Baldung Green. Aber das ist ja toll. Naja, Silbermann ist ja nicht nur Experte von Weltruf, er ist auch ein Pedant, wie er im Buche steht. Sein Name unter dem Zertifikat ist internationale Garantie. Wenn Silbermann bescheinigt, wahrscheinlich Hans Baldung Green, dann ist das genauso viel, als ob das Bild signiert wäre. Hat er den ungefähren Schätzwert genannt? Ja, hat mich gefragt, wie viel wir dafür bezahlt hätten. Ich habe ihm natürlich nicht auf die Nase gebunden, dass ich es für ganze 4.000 Francs bekommen habe. Ich habe gesagt, ich hätte es für 25.000 erstanden. Und was hat er dazu gemeint? Dass das kein gutes Geschäft für den Verkäufer gewesen wäre. Wenn der wüsste. Tja, im Grunde war unsere Doppelrolle bei der Oma ja gar nicht nötig. Wieso? Bin überzeugt, mit ein bisschen Nachdruck hätte ich das auch allein geschafft. Ach, du überschätzt dich wohl neuerdings, wie? Du weißt, unser Trick wirkt fast immer. Dann kommt es einem hinterher so vor, als wäre alles kinderleicht gewesen. Ja, ja. Nein, nein, ich bleib bei unserer Taktik. Wenn wir diesem Prinzip untreu werden, sind unsere Erfolge sehr gefährdet. Erinnere dich nur an deine etruskische Vase da im vorigen Sommer. Ja, ja, ja, na, ist ja gut. So, jetzt stelle ich das Bild ins Schaufenster und du schreibst bitte das Schild, ja? Preisschild? Nein, nein, nein. Den Preis, den verraten wir erst im Laden. Mhm. Nicht? Dann ist es nachher kein so schwerer Schock. Sag mal, wie viel wollen wir denn verlangen? Oh, wir versuchen es mit 45.000. Hm. Falls, naja, dann können wir immer noch auf 40.000 runtergehen. Was hältst du davon? Ich denke, ein Schnitt von 1.000% ist eine hübsche, runde Sache. Also, das Schild für den Aushang. Ja. Schreiben wir Andacht der Eloise vor ihrem Eintritt ins Kloster, 16. Jahrhundert, aha, Oberrheinische Schule, Hans Baldung Green zugeschrieben. Zugeschrieben, ganz klein, Hans Baldung in Blockbuchstaben. Philipp, also du bist wirklich ein geriebenes Früchtchen, du. Darum hast du mich ja auch als Kompagnon genommen. Monsieur. Guten Tag, Monsieur. Ich hätte gern ein paar nähere Angaben zu dem Bild aus dem 16. Jahrhundert, das in Ihrem Schaufenster steht. Aber gern. Nehmen Sie doch bitte Platz, Monsieur. Ich hole es sofort. Darf man fragen, sind Sie Sammler? Wie? Nein, nein, nein. Oder Händler? Auch nicht. Bitte nehmen Sie Platz hier. Danke. Ich bin nicht in eigener Sache hier. Ein Schweizer Geschäftsmann hat mich beauftragt. Mhm. Wenn Sie gestatten, sollten wir übereinkommen, keine Namen zu nennen. Bitte, wie Sie wünschen. Mein Besuch hängt mit einer wichtigen Verhandlung zusammen. Und wir möchten, dass er vertraulich behandelt wird. Ja, ja, ja. Sollte ich das Bild kaufen, würde ich die Angelegenheit über ein Sonderkonto abwickeln, das zu diesem Zweck bei einer Pariser Bank für mich eingerichtet ist. Mein Name ist Simon de Carignan. Sehr erfreut, sehr erfreut. François Massena. Das ist mein Kompagnon Philippe Jean-Villon. Freut mich, Monsieur. Hier ist das Bild. Herrlich, nicht wahr? Ja, sehr schön. Nennen Sie mir einen Preis, bevor wir weitersprechen. Ich kann über eine gewisse Summe nicht hinausgehen. Verstehe, ja. 45.000. Gut. Gibt es Schwierigkeiten, das Bild aus Frankreich hinauszubringen? Nein, nein, nein, nein, gar keine. Wir haben das Einverständnis der staatlichen Museen. Das Bild ist frei von allen Vorkaufsrechten. Also. Gut. Es handelt sich hier nämlich um ein Firmengeschenk. Wir verhandeln gerade mit einer westdeutschen Gesellschaft über einen Liefervertrag und möchten den Präsidenten des Unternehmens für uns einnehmen. Ja, verstehe. Ja. Die Besprechungen lassen sich gut an, aber noch ist nichts unterschrieben. Mein Chef trifft den Herrn nächste Woche in Genf und alles hängt von Ihrem Gespräch ab. Einem Gespräch unter vier Augen. Mhm, mh. Dieser Industrielle ist Kunstliebhaber. Wir haben gedacht, ein schönes Bild oder eine wertvolle Antiquität würde ihm Freude machen. Sie wissen ja, jeder Mensch ist käuflich. Ja, ganz so, richtig. So ist es ja. Ich hatte erst den Gedanken, einen modernen zu kaufen. Aber dann fiel mein Blick auf die Andacht der Eloise. Ich zögere nur deshalb noch etwas, weil es nicht signiert ist. Es stammt aus der Zeit um 1530, das ist beglaubigt, ja, ja. Es hat zur Sammlung des Kardinals Rohan gehört. Und ich habe allen Anlass anzunehmen, dass es ein Werk von Hans Baldung Green ist. Leider, leider kann ich es nicht unter diesem Namen verkaufen. Aber für 45.000 Francs ist das wirklich eine einmalige Gelegenheit, Monsieur. Ja, hier sind übrigens die Sachverständigengutachten. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ich glaube, ich werde es nehmen. Ich bin im Hilton abgestiegen. Bringen Sie mir bitte das Bild und die Zertifikate ins Hotel, sagen wir um 15 Uhr. Bitte. Dann gehen wir gemeinsam zur Bank und Sie erhalten das Geld in bar. Guten Tag, Monsieur. Guten Tag. Sind Sie der Chef? Ich bin einer der Chefs. Philippe Janvion. John Gordon Kendall aus Raleigh, North Carolina. Hier ist meine Karte. Wo kann ich dieses Kaffeechen abstellen? Hier auf dem Tisch. Nehmen Sie bitte Platz, Monsieur. Haben Sie in der Auslage etwas gesehen, was Sie interessiert? No. Ich möchte mir die Andacht der Eloise ansehen. Aber... Das Bild befindet sich doch bei Ihnen. Es ist gestern verkauft worden, Monsieur. Ich weiß. Ein Freund von mir hat es für mich reservieren lassen, aber der Käufer, der bin ich. Ach so, das wusste ich nicht. Das wussten Sie nicht? Der Herr hat zwar erklärt, er kaufe für Rechnung eines Dritten, aber ich wusste nicht, dass es sich um Sie dabei handelt. Ich glaubte nämlich zu verstehen, sein Auftraggeber wäre Schweizer. Schweizer? Ja. Das müssen Sie falsch verstanden haben. Oder jedenfalls, Sie hätten in der Schweiz Ihr Geschäft und Ihren Wohnsitz. Das hat er Ihnen erzählt? Ich glaube nicht, dass ich mich irre, Monsieur. Was für eine Idee. Gewiss, ich hatte ihm ans Herz gelegt, meinen Namen nicht überall in Paris auszuposaunen. Die Welt ist klein, die der Sammler ganz besonders. Nur keine schlafenden Hunde wecken. Naja, Hauptsache, er hat das Bild für mich reserviert. Jetzt zeigen Sie mir bitte die Eloise, Mister. Ich warte schon seit 10 Jahren darauf, diesem Girl endlich zu begegnen. Aber das Bild ist nicht mehr hier. Nicht mehr hier? Wo dann? Monsieur de Carignan hat es an sich genommen. Carignac? De Carignan. Aber mein französischer Freund heißt Maréchal, George Maréchal. Ich kenne niemanden dieses Namens. Aber das kann doch nicht sein. Er hat Sie vor 2 Tagen angerufen. Ich glaube, wir sprechen nicht von der gleichen Person. Es haben sich tatsächlich mehrere Interessenten nach diesem Bild erkundigt, teils persönlich, teils telefonisch. Warten Sie bitte, Monsieur. Einen Augenblick, ich werde meinen Kompagnon fragen. François? Ja, was ist? Kannst du einen Augenblick kommen? Warum? Das hier ist François Massonat. Aha. Monsieur? Monsieur? Monsieur Kendall ist Amerikaner. Freut mich. Er möchte gern die Andacht der Eloise sehen und behauptet, ein Freund von ihm mit Namen Georges Maréchal hätte das Bild für ihn reserviert. Maréchal? Ja. Moment. Maréchal. Ja, das stimmt. Doch. Ja, er hat vorgestern früh angerufen. Ich habe selbst mit ihm gesprochen. Er hatte das Bild am Abend vorher nach Ladenschluss im Schaufenster gesehen. Er hat gefragt, ob es schon verkauft wäre, was ich verneint habe. Und da hat er mich gebeten, es ihm wenigstens für ein paar Stunden zurückzulegen. Ich hab's ihm auch gern zugesagt, aber er ist ja nicht gekommen. Nun, da muss es irgendein Missverständnis gegeben haben. Oh, das glaube ich nicht. Er hat mich vorgestern um 7 Uhr morgens in Raleigh angerufen. Das heißt, gegen 14 Uhr Pariser Zeit. Aha. Er hat mir mitgeteilt, er habe die Eloise gefunden und würde eine Anzahlung auf das Bild leisten. Er wäre mit dem Händler einig geworden. Daraufhin bin ich sofort hergeflogen. Ich komme direkt von Orly. Ich bin noch nicht mal in meinem Hotel gewesen. Mein Gepäck ist noch im Taxi. Jetzt sagen Sie bitte nicht, ich hätte die Reise umsonst gemacht. George Maréchal hat sicher bei Ihnen das Bild reservieren lassen. Es kann gar nicht anders sein. Sie müssen sich täuschen, den Käufer verwechseln oder 2 Käufe durcheinander bringen. Pardon, Monsieur Kendall. Ich verwechsle gar nichts. Gemälde von solchem Wert verkaufen wir schließlich nicht alle Tage. Die Andacht der Eloise ist wirklich gestern Nachmittag von einem Kunden erworben worden, der nicht Maréchal hieß und bar bezahlt hat. Bitte, aber es tut mir unendlich leid für Sie. Bitte, könnten Sie für mich einen Anruf machen? Gerne, Monsieur. Die Nummer ist 554-9662. Moment, ich mache das jetzt. Hallo? Mary Claude, hier ist Joe. Ja, seit einer Stunde. Hat George dir nichts gesagt? Wie? Wann? Geht es ihm heute besser? Gut, gehst du ihn besuchen? Um 13 Uhr. Hör zu, ich bringe nur eben mein Gepäck ins Hotel und hole dich dann ab. Einverstanden? In 1,5 Stunden. Okay. Auf Wiedersehen. Sie hatten recht. Mein Freund George Maréchal ist nicht hier gewesen. Er liegt im Krankenhaus. Gestern Morgen musste er wegen einer Bauchfellentzündung umgehend operiert werden. Oh, das tut mir sehr leid. Seine Frau war nicht einmal von meiner Ankunft unterrichtet. Tja, es gibt Augenblicke im Leben, da scheint sich alles gegen einen zu verschwören. Wirklich zu dumm. Ja, das gibt es ja. 10 Jahre suche ich nun schon diese Louise. Ich hätte meinen Corot, meinen Delacroix für sie gegeben. Und jetzt rutscht sie mir aus den Fingern genau an dem Tag, wo ich meine Hand nach ihr ausstrecke. Sehr bedauerlich, Monsieur. Teilen Sie mir wenigstens die Adresse dieses Monsieur de Carignan mit. Vielleicht geht er darauf ein, mir das Bild wieder zu verkaufen. Pardon, Monsieur. Woher kennen Sie seinen Namen? Das ist doch wohl kein Top-Secret. Er wohnt nicht in Paris. Wissen Sie nicht trotzdem, wo man ihn erreichen kann? Sag mal, Philipp, hast du Monsieur informiert? Ganz unabsichtlich. Monsieur Kendall und ich haben einen Augenblick geglaubt, sein Unterhändler und unser Kunde seien ein und dieselbe Person. Na, das ist doch wohl... Pardon. Nein, das ist also wirklich absolut sehr peinlich. Das. Wieso? Monsieur Kendall, Sie sind Sammler. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass der Kauf eines Kunstwerks nicht nur eine ästhetische Angelegenheit ist. Es ist auch eine gute Geldanlage, die beste sogar heutzutage. Die meisten Käufer legen daher Wert darauf, anonym zu bleiben. Verstehe. Es ist deshalb ein ungeschriebenes Gesetz unseres Berufes, die Namen der Kunden nicht zu verraten. Außer im Falle höherer Gewalt vielleicht. Apropos höhere Gewalt. Ist Geld höhere Gewalt? Oh, selten. Sie haben nicht gesagt, niemals. Man hat in den letzten Monaten in Europa den Dollar ein wenig unterschätzt. Eine Geringschätzung, die unser Geld nicht verdient. Es gibt nämlich Dollarnoten in Stückwerten wie sonst nirgends auf der Welt. Scheine zu 1.000, 5.000 und sogar 10.000 Dollar. Die letzteren allerdings sind kaum mehr zu finden. Haben Sie schon mal einen 1.000-Dollar-Schein gesehen, Monsieur? Nein, offen gestanden, nein. No. Hier. Auf den ersten Blick gar nicht so eindrucksvoll, nicht wahr? Nun, er ist auf alle Fälle hübscher als ein Mahnbrief vom Finanzamt. Ich würde nicht zögern, mich von ihm zu trennen, wenn Sie mir dafür die Adresse Ihres Kunden geben. Monsieur, ich kann mir kaum denken, dass die Ihnen viel nützt. Der Kaufpreis war nicht gerade niedrig. Keine Sorge. Ich bin einer der höchsten Steuerzahler von North Carolina. Baumwolle, Tabak und Mais. Nehmen Sie Ihren 1.000-Dollar-Schein zurück, Monsieur Kendall. Ich sage nein. Wenn Sie so spielen, müssen Sie ein erstklassiger Pokerspieler sein, Monsieur Massouna. Apropos Poker. Würden Sie so nett sein und mir meinen Koffer reichen? Bitte. Danke. Hier ist das Farbfoto eines Bildes, 18x34. Das sind genau die halben Maße des Originals. Es ist das Foto eines Bildes, wie Sie sehen, das einen Mann in der Tracht des 12. Jahrhunderts darstellt. Er sitzt auf einem Felsen, seine Haltung drückt Trauer und Niedergeschlagenheit aus. Das Original gehört mir. Aha. Ich habe es vor 10 Jahren gekauft als Werk von Hans Baldwin Green. Nein. Ich habe damals 2.200 Dollar dafür gezahlt. Sein offizieller Titel bestätigt durch 4 Expertisen. Erschöpfung des Abelard nach seinen Folterqualen. Ach. Sie verstehen jetzt besser, warum ich so sehr hinter dem Bild her bin, das Sie gerade aus der Hand gegeben haben. Ja, aber allerdings jetzt schon. Ja, da. Es besteht kein Zweifel, dass die Erschöpfung des Abelard der eine Flügel eines Diptychons ist, zu dem als zweiter die Andacht der Louise gehört. Ach. Monsieur, ich brauche die Louise. Ich will und ich werde sie haben. Wir sind Geschäftsleute. Wenn ich richtig verstanden habe, hat mir Maréchal am Telefon einen Preis von 45.000 Franc genannt. Ja, das kann sein, ja. Und dafür haben Sie verkauft? Ja. Sprechen Sie Englisch, Monsieur Massena? Oh, leider nur etwas. Hier ist ein Brief vom 14. Januar dieses Jahres. Er ist von einem bekannten amerikanischen Sammler unterzeichnet. Er bestätigt mir sein Kaufangebot von 75.000 Dollar. Für die Erschöpfung des Abelard. 75.000 Dollar? Sie haben richtig gehört, Monsieur. Und ich habe abgelehnt. Sie werden gleich verstehen, warum. Betrachten Sie das andere Foto. Hier. Es ist eine Vergrößerung der rechten oberen Partie des Bildes unter Infrarotlicht. Sie können hier noch 4 Buchstaben erkennen. S-W-O-L. Ja, Swole. Ein wenig weiter die 2 Buchstaben K-R. Ja. Darunter die Zahlen 1, die nächste Zahl ist nicht mehr erkennbar, Dann 9. Ja, 9, ja. Und 9. Ja, tatsächlich. Ja, stimmt. Dann hier eine Kunstpostkarte, wie man sie überall kaufen kann. Das Porträt Oswald Krehls von Albrecht Dürer. Ein Gemälde, das sich in der Münchner Pinakothek befindet. Ich weiß, ja, ja. Oben rechts in Goldbuchstaben auf rotem Grund die Inschrift Oswald Krehl und darunter 1499. Ach, so. Mein Gott. Gewiss, Hans Baldung ist Schüler von Dürer gewesen. Es gibt allerdings auch keine absolute Gewissheit dafür, dass die beiden Flügel des Diptychons allein von der Hand Dürer stammen. Eine andere These wäre auch denkbar. Der Meister hat den ersten Entwurf des Bildes gezeichnet und es dann seinem Schüler zur Vollendung überlassen. Manches lässt darauf schließen, die Exaktheit der Zeichnung, die Festigkeit im Strich sind Dürers Handschrift. Andererseits wissen Sie, dass Hans Baldung den Beinamen Green hatte, wegen eines spezifisch graugrünen Tons, der sich auf allen seinen Werken wiederfindet. Aber von diesem charakteristischen Farbton ist nichts zu finden bei Abelard. Ja, ja, das alles stimmt. Das ist sehr interessant, wirklich. Tatsächlich, sehr interessant. Ja. Monsieur, Sie sehen, ich bin nicht der Einzige, der bei diesem Geschäft vom Pech verfolgt ist. Dürer oder Baldung? Das ist die Frage. Ich rede ganz offen mit Ihnen. Hier mein Vorschlag. Behalten Sie die Anschrift Ihres Kunden, aber Sie haben doch noch meine Karte, Mr. Jambion. Ja, hier ist sie. Gut. Ich bin bis morgen Abend in Paris. Ich fliege morgen Nacht wieder in die Staaten. Das lässt Ihnen ungefähr 24 Stunden Zeit. Sie finden mich im Hotel Ritz, Suite Nummer 28. Ich biete $80.000 für die Andacht der Louise, zahlbar per Scheck, wie glaube ich, durch die First National Bank Filiale Paris, Champs-Élysées, 60. Ich weiß, ich weiß. Ja. Außerdem zahle ich Ihnen eine Provision in Höhe von 10% der Kaufsumme. 10%. So. Ich mache nachher nur einen kurzen Besuch bei meinem Freund Maréchal in der Klinik, sonst bin ich ununterbrochen bis morgen um 13 Uhr im Hotel. Sie können mich jederzeit dort aufsuchen. Monsieur, Sie vergessen Ihren 1.000-Dollar-Schein. Betrachten Sie ihn als Vorschuss. Ich glaube bestimmt, dass wir uns einig werden. Herein. Ah, Monsieur Massonat. Entschuldigen Sie bitte meinen Aufzug, ich war gerade noch im Bad. Aber ich bitte Sie. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Darf ich in Ihrer Gesellschaft zu Ende frühstücken und Ihnen einen Kaffee bringen lassen? Sehr freundlich, nein, danke, danke, danke. Ja, glauben Sie mir, es ist mir sehr peinlich, Sie so früh zu stören. Aber, es ist ja schon 9:10. Also, was führt Sie zu mir, Monsieur Massonat? Ich muss gestehen, es fällt mir nicht leicht, Ihnen zu sagen, was ich auf dem Herzen habe. Nur heraus mit der Sprache. Nun ja, es ist ein Gefallen, ein großer Gefallen, um den ich Sie bitten möchte. Ja? Ich muss das Bild unbedingt wiederhaben. Ach. Ja, das ist die nackte Wahrheit. Ich schulde Ihnen natürlich noch ein paar Erklärungen, natürlich, wobei ich vorausschicke, dass sich hinter meinem Wunsch nichts Verdächtiges verbirgt. Ich meine damit, dass das Gemälde wirklich echt ist und dass es nicht etwa aus einem Diebstahl stammt oder und dass Sie es auch für einen angemessenen Preis gekauft haben. Mit einem Wort, es war ein durchaus reelles Geschäft. Das habe ich auch nie bezweifelt, Monsieur. Leider hat sich nur ein kleiner Zwischenfall ereignet, der sehr, sehr ärgerlich ist, aber in unserer Branche schon mal vorkommen kann. Sie wissen, wir führen unser Geschäft zu zweit. Ja. Wir arbeiten eng zusammen, voller Harmonie und Vertrauen. Ich meine, gewiss, es kann mal vorkommen, dass wir in Kleinigkeiten nicht übereinstimmen, aber also in einem sind wir immer einer Meinung, der Kunde ist König. Nett zu hören. Lächeln Sie nicht. Monsieur de Carignan, als Kunsthändler hat man ja nur Erfolg, wenn man auch das Vertrauen des Käufers gewinnt. Ich kann mir trotzdem ein Lächeln nicht verkneifen, Monsieur. Ich weiß, Geschäfte sind wie Pferderennen. Man kann nur gewinnen, was andere verlieren. Sie sind ein Skeptiker. Wenn ich Skeptiker bin, sind Sie Idealist. Nun ja, sicher. Also warum ich hier bin, halten Sie mich bitte nicht für unhöflich, wenn ich hier auf die Uhr schaue. Meine Zeit heute Vormittag ist leider furchtbar knapp bemessen. Ja, wie ich Ihnen schon angedeutet habe, haben wir, mein Kompagnon und ich, einen Fehler begangen. Den dümmsten, den man sich denken kann. Leider. Ich musste vorige Woche zu einer Versteigerung nach London. Und wenn einer von uns nicht im Laden ist, dann kommt Isabelle, das ist Philipps Frau, gewöhnlich, um dem anderen zu helfen. Aber an jenem Tag war auch Philipp zu einer Verabredung unterwegs und sie war nun allein. Verstehen Sie, gerade da ist ein Kunde erschienen, der sich das Bild reservieren ließ und eine Anzahlung geleistet hat. Isabelle hat den Scheck in die Schublade getan und völlig vergessen, uns Bescheid zu sagen. Und? Nun ja, wir haben erst gestern den Schnitzer bemerkt, als der Käufer gegen 6 Uhr abends wiedergekommen ist und wir ihm sagen mussten, dass das Bild nicht mehr da wäre. Ich brauche Ihnen wohl unsere peinliche Situation nicht zu schildern. Ausgerechnet, er ist einer unserer besten Kunden und dazu noch Vizepräsident einer Finanzgruppe, die mir schon oft geholfen hat. Ich kann mir also auf gar keinen Fall erlauben, ihn vor den Kopf zu stoßen. Verstehen Sie? Wie viele Lügen wollen Sie mir eigentlich noch erzählen, Monsieur Massonat? Wie bitte? Ich sage das nicht, um Sie zu beleidigen. Selbst wenn Ihre Begründung die reine Wahrheit wäre, würde sie mich nicht überzeugen, weil sie an das Gefühl appelliert und weil ich bei Geschäften nicht weiß, was Gefühl ist. Sie wollen aus finanziellen Interessen das Bild wiederhaben. Sie wollen es wiederhaben, weil es entweder mehr wert ist oder weil man Ihnen mehr bietet, als ich Ihnen bezahlt habe. Und ich sage nein. Tja, nun, ja, gut. Dann bin ich bereit, aus eigener Tasche zuzuzahlen, um die Schlamperei von Isabelle wieder gut zu machen. Wie viel wollen Sie? Sie hatten mir doch erklärt, Sie hätten freie Hand. So ist es. Nun ja, Sie haben den Auftrag, ein Bild zu erwerben, nicht? Aber ich meine doch nicht ausdrücklich dieses. Sie werden gleich eine böse Überraschung erleben. Ein Studienkollege von mir ist Dozent für Kunstgeschichte in Bern und hat vor ein paar Jahren ein Werk über Hans Baldung Green geschrieben. Ach. Ich habe gestern Nachmittag mit Bern telefoniert. Ich habe meinem Freund das Bild beschrieben, als Verkaufsobjekt, und dass man mir dafür 45.000 Francs bieten würde. Seine Antwort war sehr interessant. Die Chance steht 100-1, dass das Bild zu einem Zyklus gehört, den Experten als Krone von Altenkirch bezeichnen. Nein. Ein reicher Baron aus der Straßburger Gegend hatte Hans Baldung Green gegen 1510 beauftragt, die Wände eines Saales in seinem Schloss auszuschmücken. Aber die besondere Architektur des Saales ließ es nicht zu, ein zusammenhängendes Gemälde herzustellen. Deshalb hat Hans Baldung Green 16 einzelne Tafeln gemalt, die jeweils zu zweit zwischen die Fenster gehängt wurden. Er hat nicht jedes Teilwerk einzeln signiert, sondern nur das letzte des Zyklus. Das Schloss ist 1558 durch einen Brand zu 3/4 zerstört worden. Die unversehrt gebliebenen Tafeln wurden in alle Winde verstreut. Mein Freund hat nach unserem Telefongespräch alles noch einmal überprüft und es mir in einem Telegramm bestätigt. Hier, lesen Sie. Hauptpost Bern, 18:10 Uhr. Es beginnt mit den Worten: Vorsicht, nicht verkaufen. Ja, mein lieber Monsieur Massonat, der Experte, von dem Sie das Zertifikat haben, hat recht gehabt. Er ist sogar, was ihm durchaus zur Ehre gereicht, zu vorsichtig gewesen. Das ist ja dünn. Ja, das ist eine schlechte Nachricht in der Tat. Sie haben keine glückliche Hand gehabt, Monsieur. Ihr mutmaßlicher Baldung Green ist mit Gewissheit ein Baldung Green. Mein Gott. Er ist 4-mal so viel wert wie der Preis, zu dem Sie ihn mir verkauft haben. Sie werden einsehen, dass ich unter diesen Umständen das Bild nicht zurückgeben kann. Nicht einmal mit einem Aufpreis. Hinge das denn nicht von der Höhe des Aufpreises ab? Jeder Mensch ist käuflich. Das haben Sie gestern selbst gesagt. Ja? 4-mal so viel haben Sie gesagt. Gut. Wenn Sie mir eine halbe Stunde Zeit lassen, komme ich mit 200.000 Francs zurück. In bar? Ja. Das glaube ich Ihnen nicht. Wetten? Ich wette nie. Ich bin keine Spielernatur. Herein. Oh, meine Herren. Also doch. Aber beinahe wären Sie zu spät gekommen. Die Boys haben meine Koffer schon hinuntergebracht. Monsieur Kemmel, Sie sind ein wahres Glückskind. Wir haben das Bild. Ja, sehen Sie her. Das war keine Kleinigkeit, versichere ich Ihnen. Ich habe mich den ganzen Vormittag für Sie herumgeschlagen. Aber ich habe Erfolg gehabt. Jetzt gehört es Ihnen. No. Wie bitte? No. Was soll das heißen? Ich will es nicht mehr haben. Ist das ein Scherz? Sagen wir lieber ein Schabernack. Monsieur Kendall, seien wir bitte ernst. Ich bin es. Ja, ich habe Ihnen vor knapp einer Stunde am Telefon gesagt, der erste Käufer habe sich erweichen lassen, worauf Sie Ihr Angebot von $80,000 noch einmal bestätigt haben. Sie haben sich sogar erboten, mir den Scheck in den Laden zu bringen. Den Scheck, ausgestellt auf den Namen von Monsieur de Carignan. Aber Sie haben abgelehnt. Denn Sie wollten einen Scheck auf Ihren Namen und nicht auf den von de Carignan. Sie haben ja die Eloise erst zurückkaufen müssen, um sie mir mit Ihrem Profit wieder verkaufen zu können. Ich fürchte, ich verstehe nicht recht, Mr. Kendall. Ich fürchte, ich verstehe nur zu gut. Und wir haben für 200.000 Francs Schulden gemacht. Wir sind auf zwei ausgewachsene Gauner reingefallen. Nun, dann sollten Sie sich eigentlich nicht fremd fühlen in unserer Gesellschaft. Dann ist also Simon de Carignan Ihr Komplize. Jean-Pierre? Come in. Wir sind durchschaut. Mr. Janvier, Mr. Massonin, dies hier ist Jean-Pierre Crancé. Wieso? Mein Freund und vielleicht auch mein zukünftiger Schwager, wenn ich glauben darf, was mir meine kleine Schwester Peggy ins Ohr geflüstert hat. Ich halte ihn außerdem für einen glänzenden Schauspieler. Wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt, während der Amerika-Tournee einer französischen Theatertruppe. Ich bin auch Schauspieler und Regisseur. Als seine Tournee zu Ende war, habe ich ihn überredet, noch ein paar Monate in New York zu bleiben und in einem Molière mitzuspielen, den ich in Greenwich auf Englisch inszenierte. Ah ja, Tartuffe. Nein, Scapins Schelmenstreiche. Trotzdem werden Sie das Bild zurücknehmen und uns unser Geld wiedergeben. Und zwar sofort. Wir gehen hier nicht weg, bevor diese Sache geregelt ist. Ganz gleich mit welchen Mitteln. Langsam, Monsieur. Überlegen wir doch zuerst, welche Mittel Ihnen bleiben, um uns zur Herausgabe des Geldes zu zwingen. Da wäre persönliche Gewalt. Aber Joe und ich sind erheblich besser in Form als Sie. Außerdem befindet sich das Geld nicht mehr hier. Es ist bereits auf ein Konto eingezahlt worden. Ihnen bleibt also nur noch die Möglichkeit, Strafantrag zu stellen und die ganze von uns so raffinierte, eingefädelte Geschichte aufzudecken. Rechts von Ihnen, Monsieur, steht ein Telefon. Sie brauchen nur die Zentrale zu bitten, Sie mit dem Polizeirevier zu verbinden. Ich verspreche Ihnen, wir werden nichts unternehmen, um Sie daran zu hindern. Ah ja, tatsächlich nicht. No. Überlegen Sie sich aber sehr gut, was Sie dem Kommissar sagen werden. Ich habe ein paar Semester Jura studiert, bevor ich zum Theater ging. Wir haben alles bis in die Einzelheiten genau durchdacht. Man kann uns nichts anhaben. Das werden wir noch sehen. Worauf wollen Sie Ihre Klage gründen? Sie haben keine schriftliche Kaufzusage. Die falschen Dokumente und die Fotomontagen, die wir zu Ihrer Irreführung benutzt haben, sind nicht in Ihrem Besitz. Der 1000-Dollar-Schein, der entscheidende Köder, der dem Ganzen einen glaubhaften Anstrich gab, ist echt. Sie haben ihn geprüft. Ich habe sie beobachtet von meinem Wagen aus vor ihrem Laden. Sie, Monsieur, sind, kaum dass Joe fort war, zur Bank gelaufen, um sich zu vergewissern, dass der Schein nicht falsch ist. Sie sitzen in der Klemme. Total. Ich möchte behaupten, dass Sie Opfer eines perfekten Verbrechens geworden sind. Denn wir, die beiden Bösewichte, können nicht verfolgt werden. Wir fallen unter keinen Paragraphen des französischen Strafgesetzbuchs, nicht wahr? Na gut, wir haben das Wie durchleuchtet. Jetzt will ich Ihnen auch noch das Warum erklären. Darf ich bitten? Guten Tag, Monsieur. Das ist nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Ich brauche Ihnen meine Großmutter nicht noch vorzustellen. Sie kennen sie ja schon. Bitte setz dich, Maman. Als Jean-Pierre vor 2 Wochen nach Frankreich zurückgekommen ist, hat er erfahren, auf welche Weise Sie Madame Plessis reingelegt hatten. Er hat mich angerufen und um Rat gebeten. Ich kenne mich ein wenig in der Malerei aus und besitze wirklich eine hübsche, kleine, wertvolle Sammlung. Das war nicht gelogen von mir. Wir haben uns also vorgenommen, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Ein Freund von mir, ein amerikanischer Maler, hat für mich den einen Flügel des angeblichen Diptychons entworfen. Ein New Yorker Galerist, den ich ins Vertrauen gezogen habe, hat mir die Vergrößerungen angefertigt. Es war ein Risiko, gewiss, denn wir mussten Ihnen einige Scheine auf den Tisch blättern. Oh ja. Aber wir haben es ohne Zögern getan, wir haben auf Ihre Habgier gesetzt. Also konnten wir nicht verlieren. Darf ich? Aber bitte. Ich habe inzwischen nebenan die Rechnung aufgemacht, während Sie miteinander geplaudert haben. Ich habe alles notiert. In der Sollspalte haben wir 45.000 ausgezahlt von Jean-Pierre plus $1.000 von Joe. $1.000, das sind wie viele französische Francs? Runden wir aber 5.000. Also 45.000 plus 5.000 macht 50.000 Francs. Ein ganz hübsches Sümmchen. Dazu die Unkosten, sagen wir die Kosten der Inszenierung. Die Reise von Joe, das Zimmer im Hilton und die Suite hier im Ritz macht noch einmal 5.000. Dazu die 50.000, das sind auf der Soll-Seite insgesamt 55.000 Francs. Auf der Haben-Seite addieren wir die 4.000 Francs, die mir Monsieur Masonard gezahlt hat, und die 200.000, die Jean-Pierre bekommen hat. Macht zusammen 204.000 Francs plus Wert des Bildes, das wir natürlich behalten, also weitere 45.000, zusammen 249.000 Francs. Davon ab 55.000 bleiben 194.000 Francs Reingewinn. 194 große braune Lappen, wie man heutzutage unter feinen Leuten zu sagen pflegt. Und die gehören Ihnen, Madame Plessis. Damit bekommen Sie einen neuen Fahrstuhl, ein neues Dach und eine schöne Rente für Ihre alten Tage. Darüber reden wir noch, Joe. Jean-Pierre, bitte, bring mich jetzt wieder nach Hause. Ich bin schon seit heute Morgen hier und muss endlich meinen alten Kater füttern. Das arme Tier ist nicht daran gewöhnt, so lange allein zu bleiben. Sie kennen es ja, Monsieur Massonard. Ja, danke, danke. Sie auch, Monsieur Janvion? Ja, leider. Ha, Sie werden lachen. Die Posse hat noch eine Pointe. Ich glaube, Sie kennen noch nicht seinen Namen. Der Kater heißt Abelard. Abelard und Héloïse von Pierre Frachet mit Lina Carstens als Berthe Plessis, Kurt Schmidtchen als Philippe Janvion, Hans-Helmut Dicko als François Massonat, Edwin Noël als Simon de Carignan alias Jean-Pierre Cancé und Gernot Duda als John Gordon Kendall. Ton und Schnitt Walter und Ursula Guggenberger, Regie Otto Kurt. Das war eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1974. Eine so befriedigende Lösung können wir Ihnen für den Krimi am 30. Mai nicht in Aussicht stellen. Nach dem Ausbruch einer weltweiten Epidemie konnte sich ein Häuflein Überlebender auf die Insel Helgoland retten. Bald hat sich dort eine neue Gesellschaftsstruktur mit diktatorischen Zügen herausgeformt. Der selbsternannte Bürgermeister führt ein gnadenloses Regime, unterstützt vom sogenannten Prediger, der die Gemeinde mit der Furcht vor den Untoten in Schach hält. Eines Tages entdecken die wenigen Widerständler eine Fluchtmöglichkeit durch Helgolands kilometerlanges Stollensystem.